Dort, wo eine Grenze vor 35 Jahren die deutschen Staaten trennte, liegt heute das Grüne Band. Auf 1400 Kilometern Länge ist Platz für Flora und Fauna und viel Geschichte. Thilo Schmidt hat Olaf Olejnik getroffen, der die Gegend gut kennt. Der Kolonnenweg an der früheren Grenze ist fast gesperrt. So viel wilde Natur wächst da. Olaf Olejnik koordiniert für die Naturschutzorganisation BUND die Arbeit auf dem Grenzstreifen rund um die Stadt Salzwedel in der Naturlandschaft der Altmark, an gleicher Stelle, wo er bis 1990 als Grenzschützer gearbeitet hat. Auf der einen Seite Sachsen-Anhalt, früher Deutsche Demokratische Republik. Auf der anderen Seite Niedersachsen, Bundesrepublik. Wo die Baumreihe ist, da ist ein kleiner Graben. So, und in der Grabenmitte, da ist die Grenze. Und dann kam der erste Zaun. Ja, der war dann hier vorne, näher an dem Graben dran. Aus dem Todesstreifen ist nach 35 Jahren das Grüne Band geworden. Kein anderes Areal verbindet so viel Biotopfläche in Deutschland. Ein Ort, der früher trennte und heute verbindet. Große Teile des früheren Grenzstreifens haben den Status eines nationalen Naturmonuments. Und wenn bei uns Überschwemmungen sind, zum Beispiel jetzt im letzten Winter, das stand ja hier alles großflächig unter Wasser, monatelang, ein Dreivierteljahr lang, dann haben wir hier Sumpfschnepfen und verschiedene andere Sachen, Kleinenten, die dann auf den Wiesen brüten. Das ist jetzt direkt angrenzend im niedersächsischen Bereich nicht so. Dort hat man viel effizienter gearbeitet mit der Entwässerung und so weiter. Die Natur in seiner Heimat hat Olaf Olejnik schon immer geliebt. Darum war es für ihn auch in Ordnung, dass er 1988 im Grundwehrdienst an die Grenze musste. Dort konnte er die Vögel beobachten. Dass die Grenze streng kontrolliert wurde, war auch für einige seltene Tier- und Pflanzenarten gut. Und schon bald nach der Öffnung der Grenze zählten Umweltschützer entlang des Grenzstreifens seltene Vögel und so entstand langsam das Grüne Band. Für den BUND schreibt Olejnik Projektanträge und plant für die nächste Brutsaison. Dann bin ich eher hier draußen und versuche die Erntearbeiten so weit zu koordinieren, dass sie nicht gegen die Brutzeiten und die Entwicklung von den Vögeln laufen, sondern eher so, dass wenn die dann fertig sind mit ihrem Brutgeschäft und die kleinen Vögel sind flügge und könnten abhauen und verschwinden, dann kann man ernten und das versuche ich dann bei den Flächen herauszufinden, wie weit ist der Fortschritt bei den Vögeln und wann kann der Landwirt darauf und da bearbeiten. Wir gehen in einen alten Turm, der Teil der Grenzanlage war. Außen mit Graffiti findet man auch Innenspuren von Besuchern, die bestimmt nicht eingeladen waren. Hier unten waren zum Beispiel Sanitäranlagen drin und eine Waffenkammer. Das sind noch die originalen Waffenschränke? Das sind die originalen Waffenstämme. Wir gehen die engen, steilen Treppen im Turm hoch. Es ist kein besonders komfortabler Arbeitsplatz gewesen. In diesem Turm ist Olejnik in seiner Dienstzeit nie gewesen. Er war Fahrer. Geschossen hat er nur in seiner Ausbildung. Eine Waffe bei sich getragen, nur ein einziges Mal. An dem Tag habe ich den stellvertretenden Stabschef des Regimentes zur Lagezone nach Kaulitz gefahren. Da haben zwei männliche Personen versucht, die Staatsgrenze zu überwinden, so hat man das ja damals gesagt, ne? Und die sind an diesen Signalzaun herangekommen, haben mitbekommen, dass sie ein Signal auch ausgelöst hatten und haben sich dann in einen Graben versteckt. Und da hat man die beiden dann auch gefunden und bei mir eingeladen in den Wagen. Ich habe die dann zur Kompanie Kaulitz gefahren. Wir verlassen den Turm. Olaf Olejnik ist ein Kind der Region, kommt aus einem Dorf in der Nähe. Ein Teil seiner Familie wohnt in Niedersachsen, auch damals schon. Für den Dienst an der Grenze, sagt Olaf Olejnik, wählten sie gerne Leute aus dem Ort. Die kannten sich in der Landschaft aus. Am Grenzstreifen hat er als Kind schon gespielt. Das war sehr, sehr spannend gewesen. Man wurde dann auch von den Grenzern und Grenzaufklärern gejagt und so weiter. Ach, man hat da gespielt als Kind am Grenzstreifen? Ja, so waren wir Kinder damals.